This is Hiptown Radio. The best sound in town. So, eine weitere Folge des Hiptown Radios steht an. Ich dachte, ich hole mal Equipment raus. Bin aber doch dann zu faul für alles. Und Herr, wird ja weiterhin am Handy was aufnehmen. Das dann zu Auphonic hochladen. Der bastelt mir dann das einigermaßen hübsch zusammen und dann kann ich das hier einbauen. Ja, es gibt auch Podcaster, die jeden Tag podcasten und jeden Tag die Audiodateien zusammenschustern, hochladen, einbauen und also neben dem Podcasten, was sicherlich dann eine halbe Stunde dauert, auch noch eine Stunde als Bearbeitungszeit ins Land streichen lassen, habe ich nicht. Habe ich nirgendwo. Weiß ich nicht, wie das geht. Ich bin schon daran gescheitert, dass ich ein neues Ansteckmikro habe und zwei Folgen in einem anderen Podcast nicht Probe gehört habe, sodass sie einfach kaputt waren und ich Wochen später gemerkt habe, die kann man gar nicht veröffentlichen. Was hast du denn da gelabert? Manchmal sage ich ja von wegen, ich wiederhole jetzt nicht das, was ich beim letzten Podcast gelabert habe. Und dann weiß ich auch überhaupt nicht mehr, was ich da gelabert habe. Also bestimmte Stories sind bestimmt schon irgendwie verschwunden und das Wort bestimmt kommt gerade viel zu oft vor. Podcasts sind ja auch die Hilfe beim Sprechen lernen, beim freien Sprechen und nie eine abgeschlossene Sache. Ich habe zum Beispiel mal jemanden aus einem bekannten Blog, der in den Tagesthemen war, gesagt, er müsse die Ass, was ich gerade hier mache, ja, einstampfen und weniger machen. Das macht er inzwischen auch sehr intensiv. Also wenn der mal interviewt wird, hat er das gar nicht mehr drin. Unser Eins hat es weiterhin drin. Also ich weiß nicht, ob da eine Schulung, ein spezielles Training sinnvoll ist. Keine Ahnung was, ich mache das weiterhin. Aber wenn man das Sprechen eines Sprechers auch irgendwie gewohnt ist, nervt es auch weniger. Und das hier ist ein kostenloser Podcast. Also wer sollte sich ernsthaft beschweren? Da kann ja eh nichts dran machen. Ich wollte es heute mal kurz über die Bücherschränke haben. Einerseits ist mir aufgefallen, dass es mehr als einen gibt. Also es gibt mehr als den am alten Posthof. Das ist ja ein RWE-Bücherschrank, der regelmäßig irgendwie eingeschlagen wird. Im Sommer muss man auch darauf achten, sich nicht zu verhalten wie im Winter. Was das genau heißt, habe ich erleben dürfen. Und zwar hat er ja eine relativ schwere Scheibe. Die Tür besteht aus einer Glasscheibe, ist relativ schwer. Und im Winter, und immer wenn es nicht so heiß ist, habe ich mir angewöhnt, die so mit dem Knie oder mit dem Bein aufzuhalten, um dann stöbern zu können. Sonst kann man ja nur, muss man mit einer Hand die Tür festhalten und kann dann stöbern, aber man kann das ja auch irgendwie versuchen, mit dem Bein zu machen. Das habe ich im Sommer gemacht, beziehungsweise an einem Tag, wo es richtig heiß war und hatte nicht bemerkt, dass diese Scheibe richtig heiß geworden ist. Dann habe ich am Bein unten, Unterbein, ja, ordentlich verbrannt. Das ist auch nicht so schön. So, es gibt weitere Bücherschränke, also als Auflistung erstmal. Es gibt einen weiteren Bücherschrank mit der Ludwigkirche an der Grunauer Straße. Es gibt ein Holzregal als Bücherschrank schon sehr lange im Aseebad. Wenn ich mich nicht täusche, sogar länger als den Bücherschrank in der Innenstadt. Also den gibt es schon echt, echt lange. Wobei der Bücherschrank ist, glaube ich, von 2011 und das Holzregal vielleicht ein bisschen später. Draußen am Bosco-Kindergarten gibt es einen offenen Bücherschrank. In Püsselbirn gibt es einen offenen Bücherschrank und dann gibt es noch ein Holzregal in einer Praxis, Meerschwiese, Grabenhorster Straße. Beim Bücherschrank in der Innenstadt ist zu sagen, der wird, glaube ich, relativ oft ausgemistet. Relativ oft sind da Regale leer. Also wenn sie da wer da was reinstellt, was ein bisschen älter ist, was vielleicht nicht unbedingt direkt Leser hat. Da kann man das Pech haben, dass das ausgesondert wird und im Altpapier landet. Und das finde ich so oft, wie das da gemacht wird, nicht so geil, weil ins Altpapier werfen kann ich meine Sachen eigentlich auch alleine. Deswegen gehe ich auch lieber nach Ludwig, zu Ludwig, an den Bücherschrank bei der Ludwigkirche. Da werden die Sachen, glaube ich, eher stehen gelassen. Ich glaube, ganz natürlich total kaputte Sachen wird man schon irgendwie rausräumen. Aber da, der ist voller, oft voller. Sehr viele Krimis da. In der Innenstadt ist es ein bisschen gemischter. So richtig belesen, also richtig Literatur, klassisch gebildete Literatur, ist dann nirgendwo zu finden, aber man kann da mal vorbeischauen. Im Asebad hat man ja vielleicht 20 Bücher, wenn es hochkommt, immer so da. Und das ist halt so ein bisschen Strandlektüre, was man halt in einem Bad draußen vielleicht gebrauchen kann. Da ist der Austausch ja nicht so groß, denn man muss ja auch immer dran denken, was mitzunehmen. Und wer denkt schon an Bücher mitnehmen, um sie dort zu vertauschen, wenn man ins Schwimmbad geht? Der Bücherschrank in Püsselbüren, das ist da hinten, wo früher der Aldi war. Der Aldi ist ja ein bisschen weiter außerhalb am Püsselbürener Damm umgezogen. Und wo früher der Aldi war und wo war da nicht auch ein anderer? War da nicht der Köster drin? Ich weiß es nicht. Ich meine, oder war da immer gegenüber? Oder war da ein Lidl drin? Oder irgendwie so. Da, also die Straße da rein, da ist an Flachsweg 2 eine Vitrine, die ziemlich schmökerhaft schön ist, aber auch unheimlich voll und sehr viel Schrott drin. Also Schrott im Sinne von halt, ja, irgendwelche Krimis, irgendwelche klassisch noch diese Buchzuschickungen von Bertelsmann, so macht das den Eindruck. Da wird wenig ausgesondert, was den ganzen Bücherschrank natürlich sehr hübsch erscheinen lässt. Und da kann man wirklich noch richtig schmökern, da rennt man jetzt nicht, also da trifft man nicht auf leere Buchregale. Der Bücherschrank am Kindergarten ist so ein, ja, für Kinder gedacht. Irgendwann kommen da halt Erwachsene vorbei und stellen die alten Krimis rein, also diese Taschenbuch-Krimis. Da wir für unseren Kindergarten jetzt auch so etwas andenken, allerdings nicht draußen, sondern drin, ist das auch so ein bisschen ein leicht abschreckendes Beispiel, weil da jetzt nicht so die Kinderbücher drin sind, die jetzt direkt für Kinder interessant sind, sondern die, die Erwachsene loswerden wollen. Ich weiß auch nicht, ob Kinder da vorbeigehen, um da zu schmökern. Also das Ding sieht ganz hübsch aus, ist überdacht. Aber ja, irgendwann werden es auch zu viele Bücherschränke, befürchte ich. Wir werden im Paulus-Zentrum, wenn alles gut geht, was drin haben und vielleicht nicht ganz so groß. Auf Kinder fokussiert sein damit. Im alten Kindergarten unserer Ältesten habe ich gesehen, dass da auch von einem Bücherschrank die Rede gewesen ist. Die hatten da witzigerweise einfach nur eine Buchstütze hingestellt auf einen Schrank. Was natürlich von der Masse der Bücher auch ausreicht, aber ja, die Optik kommt da nicht ganz zum Tragen. So ist das alles. Wenn es weitere Bücherschränke gibt, dann melde ich mich von hier aus nochmal. Das war mein Take zu Bücherschränken in Büren. Eine schöne Woche noch.